Nach der Zeit in Reutlingen bewirbt Gottlieb Daimler sich 1868 für die Stelle des Werkstättenvorstehers bei der Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe. Wilhelm Maybach nimmt er mit und die beiden setzen ihre noch junge, aber bereits erfolgreiche Zusammenarbeit fort. In den 4 Jahren, die Gottlieb Daimler in Karlsruhe mit Planung und Ausführung von Erweiterungsbauten der Werkanlagen befasst ist, beginnt eine Besonderheit seines Charakters sich auszuprägen. Er ist Mitte 30 und ein Mann, der um sein Können weiß. Zudem verfügt er über gute unternehmerische Weitsicht. So geht er immer mehr dazu über, neben technischen auch geschäftliche Entscheidungen weitgehend in eigener Verantwortung zu treffen. Einmischungen sind ihm dabei in höchstem Maße unwillkommen und er reagiert empfindlich darauf. Diese Neigung wird sich mit den Jahren weiter verstärken und noch viel Unglück nach sich ziehen. Auf seinen Arbeitsalltag in der Maschinenbaugesellschaft zeigt sie aber noch keine nennenswerte Auswirkung. Weitgehend in Eigenregie arbeitend, sammelt er viel wertvolle praktische Erfahrung. Sein Ruf als hervorragender Konstrukteur und Entwickler dringt dabei weit über Karlsruhe hinaus, bis vor die Tore von Köln, wo die Gasmotorenfabrik Deutz AG ihren Sitz hat. Ihr Direktor ist der Unternehmer, Ingenieur und Erfinder Eugen Langen. Für die fortschreitende Expansion seines Unternehmens braucht er einen Mann mit dem technischen Genie und der praktischen Erfahrung Gottlieb Daimlers. Also bietet er ihm einen so lukrativen Posten an, dass der ehrgeizige Schwabe nicht Nein sagen kann. Die Gasmotorenfabrik Deutz ist zu diesem Zeitpunkt ein noch junges Unternehmen. Gegründet hat Eugen Langen sie zusammen mit Nikolaus August Otto, einem Mann, der sich schon viele Jahre mit der Konstruktion und dem Bau des vielversprechenden Prinzips für einen Viertakt-Verbrennungsmotor beschäftigt. Die Ideen zur Konstruktion einer atmosphärischen Verbrennungsmaschine lernt er durch die Vorarbeiten des Franzosen Jean-Joseph Étienne Lenoir kennen und nimmt sie begeistert auf, um sie nach eigenen Vorstellungen weiterzuentwickeln. Von Beruf eigentlich Handlungsreisender in Kolonialwaren zeigt Nikolaus Otto sich in seiner Freizeit schon früh als begeisterter Konstrukteur. Die große Erfindung des Viertaktprinzips ist, zumindest was den theoretischen Teil betrifft, das Produkt reiner Feierabendtätigkeit. Zum Beruf wird das Erfinden und Konstruieren für ihn erst mit der Gründung der Deutz AG. 8 Jahre später tritt Gottlieb Daimler dort ein, als Mitglied der Direktion, verantwortlich für die Oberleitung der Werkstätten, das Zeichenbüro und die Disposition über Mitarbeiter und Material. Sein Gehalt ist deutlich höher als alles, was er bisher verdient hat, und er ist mit 5% am Reingewinn beteiligt. Wohnung in einem repräsentativen Haus erhält er für sich und seine wachsende Familie ebenfalls. Die Gasmotorenwerke Deutz errichten es eigens für ihn und gleich daneben eins für Nikolaus Otto. Der hat zu diesem Zeitpunkt seine Anteile an der florierenden Fabrik bereits verkauft, weiß aber einen langfristigen Arbeitsvertrag für den Posten des kaufmännischen Direktors in der Tasche. So steht der Zusammenarbeit des Mannes, der das grundlegende Prinzip des Viertaktmotors konstruiert hat, mit dem Mann, der das Automobil erfinden wird, scheinbar nichts mehr im Wege. Doch es wird, wie so oft, anders kommen. Zunächst aber lässt sich alles gut an. Gottlieb Daimler trägt Sorge, dass Wilhelm Maybach eine Anstellung als Leiter der Konstruktionsabteilung erhält. Er will das praktische Geschick und die weitsichtigen Fähigkeiten seines Weggefährten in seiner neuen, verantwortungsvollen Stellung auf keinen Fall missen. Eine kluge Entscheidung, denn ihre Zusammenarbeit ist schon bald von Erfolg gekrönt. Die Konstruktion der Motoren wird verbessert und die Fabrikation optimiert, sodass die Zahl der gebauten Maschinen rasch ansteigt. Lagen die Kapazitäten der Fabrik im Jahr vor Daimlers und Maybachs Arbeitsbeginn noch bei 197 Motoren, steigen sie 2 Jahre später bereits auf 348 und im darauffolgenden auf 634 Exemplare an. Es ist vor allem das Kleingewerbe, das großes Interesse an den neuen, mit Gas betriebenen Motoren zeigt, denn sie sind leistungsstärker und in der Handhabung deutlich effektiver als die bis dahin gebräuchlichen Dampfmaschinen. Die Erfindung des Verbrennungsmotors stellt einen großen, nachhaltigen und folgenreichen Sprung in der technischen Entwicklungsgeschichte dar. Der Mensch beginnt, die Kraft von Maschinen in immer mehr Bereichen von Produktion und Alltag zu nutzen. Die Deutz AG entwickelt sich jetzt rasch zur größten Maschinenfabrik der Welt. Eugen Langen kann diesen beispiellosen Erfolg seines Unternehmens jedoch nicht mit ungetrübter Freude genießen. Hinter den Kulissen herrscht Krieg. Nikolaus August Otto und Gottlieb Daimler verstehen einander nicht. Und was immer Langen auch unternimmt, um sie miteinander auszusöhnen, er kann den Gefährten nicht helfen. Sie scheinen auf unterschiedlichen Planeten zu leben, nicht um die gleiche Sonne zu kreisen. Grundsätzlich sind die Aufgaben zwischen den beiden so verteilt. Nikolaus Otto konstruiert und Gottlieb Daimler sorgt für die Fabrikation. Er besteht darauf, dass sie perfekt ist. Das Beste ist gerade gut genug. Etwas anderes lässt er nicht gelten. Nikolaus Otto denkt anders. Er ist eher ein Theoretiker. Sein Engagement gilt in erster Linie der Erforschung des Grundsätzlichen. Daimler hingegen ist erst zufrieden, wenn das Grundsätzliche sich im Praktischen bewährt und dort zur Reife gelangt ist. Diese beiden Standpunkte ließen sich eigentlich gut aufeinander abstimmen und miteinander kombinieren. Doch für Gottlieb Daimler führen Ottos Forschungsarbeiten in eine völlig falsche Richtung. Noch gravierender aber ist, dass Daimler sie als Einmischung in seinen Arbeitsbereich empfindet. Und das trifft einen heiklen Punkt seines Charakters. Unter Führung unseres Dilettanten wird der hiesige Karren immer mehr verfahren. Und ich bin nicht frech genug, demselben so, wie es sich gehört, entgegenzutreten. Es ist zum Kuckuck holen, dass überall die Leute erst durch Schaden klug werden und der ruhig denkende Techniker durch den schwungvollen Kaufmann von seiner Bahn abgelenkt wird. Ganz offiziell bezeichnet Gottlieb Daimler die eigens für Nikolaus Otto eingerichtete Forschungswerkstatt als Murksbude. Die nicht endenden Streitigkeiten der beiden genialen Erfinder gefährden den Betriebsfrieden mit der Zeit so nachhaltig, dass der Aufsichtsrat sich der Sache annehmen muss und eine formelle Schlichtung in Form einer Instruktion verfasst. Die Stellung der beiden Direktoren Otto und Daimler ist eine koordinierte. Es ist deshalb bei Ausübung der gleichmäßig zustehenden Rechte eine gewisse Unterordnung notwendig. Namentlich aber ein freundlich-kollegialer Verkehr in stetem Hinblick auf die Erreichung des gemeinsamen Ziels. Wenn in strittigen Fragen die Meinungen der Direktoren dauerhaft auseinandergehen, so ist die Ansicht der Gesamtdirektion einzuholen und der Majoritätsbeschluss maßgeblich. Allein, es hilft nicht. Sie bleiben einander Spinnefeind. Der Kern seines Kummers besteht für Gottlieb Daimler darin, dass sowohl Nikolaus Otto wie auch Eugen Langen so gar nicht verstehen wollen, was für ihn ganz offensichtlich ist. Die Motoren, die in den Deutzer Werkstätten entstehen, sind groß und schwer und daher nur stationär verwendbar. Um sie mobil einsetzen zu können, müssen sie klein und leicht werden. Darauf will Gottlieb Daimler sein Können, seine Zeit, sein Talent und seine Anstrengungen konzentrieren. Die Herren aber, zumal die Kaufleute in der Führungsetage, sind eher geneigt, die Gunst der Stunde zu nutzen und mit den schweren Motoren so viel Geld wie möglich zu verdienen. Für Daimler ist das ein Albtraum. Und so kommt es schließlich, wie es kommen muss. Nach vielen Jahren voller Streitigkeiten steuern die Intrigen auf einen bitteren Höhepunkt zu. Während Gottlieb Daimler im Herbst des Jahres 1881 eine Reise nach Russland unternimmt, um dort die Chancen für den Aufbau einer Vertriebsorganisation für Deutz-Motoren zu erkunden, findet zu Hause eine Palastrevolution statt. Bei der Rückkehr von seiner Reise muss er feststellen, dass man ihn kaltgestellt hat. Für die Zukunft bietet man ihm nichts weiter als die Generalvertretung der Deutz AG in Russland an. Er notiert dazu in seinem Notizbuch: Otto hat man alles gegeben. Mir hat man alles genommen. Er ist wütend, enttäuscht, voller Zorn. Ihre Unerfahrenheit im Maschinenfach ist... Unsere Sache ist trotz der Erfolge nun verpfuscht und das breite Fundament fehlt. Ihre kleinliche, dilettantische Politik sorgt für unsere Zersplitterung. Sie schämen Perlen vor die Säue und Millionen den fremden Konkurrenten in die Tasche zu werfen. Gottlieb Daimler verlässt die Gasmotorenfabrik Deutz. Als Abfindung erhält er ein stattliches Aktienpaket, das reiche Renditen abwirft. Er ist jetzt ein wohlhabender Mann. Auch Wilhelm Maybach kündigt und folgt Daimler nach Cannstatt, ins Gartenhaus. Es ist an der Zeit, die Vision in Angriff zu nehmen, die in Daimlers Kopf inzwischen sehr konkret Gestalt angenommen hat. Gereift ist sie in kontemplativen Phasen langer Zugfahrten, während seiner Russlandreise, in denen sein Blick sich in den Weiten der Landschaften verlor und sein Geist Reisen in die Zukunft unternahm. Die Überfüllung der Züge bei Sommerreisen und der Zwang der Bahnen war mir zuwider und führte zum Gedanken der selbsttätigen Fahrerei.